Centum nonaginta tres. Dolere. Dolere. Dolio. Dolui. Schmerz empfinden. To condole. Trauern, bedauern. Dolor, dolores, dolores, masculin. Schmerz, Kummer, Ärger. Mairire, mairio, mairui. Betrauen, trauen, betrübt sein. Mairor, mairoris, maskulin. Die stille Trauer. Maestus, Meister, Meistum. Traurig, betrübt. Lugere, Lugio, Luxi. Trauen, betrauen. Klagen. Luctus, luctus, maskulin, sich äußernde Trauer, nach außen gerichtete Trauer. Lugubris, lugubre. Lugubris, lugubre. Trauend, jammervoll. Tristis, triste. Traurig, betrübt, betrübend. Tristitia. Tristitia. Trauer. Äußerlich kenntlich. Lamentari. Laut wehklagen. Jammern. Lamenta. Lamentorum, neutrum plural, das Wehklagen. Query, query, quer, questus sum. Query, queror, questus sum. Klagen, beklagen. Deponens. Questus, questus. Maskulin. Questus. Klagen, jammern. Das Klagen, das Jammern. Querela, querela. Die Wehklage. The quarrel. Querimonia, querimoniae. Klage. Gerechte und ernste Klage. Gemra, gemo, gemui, gemitum. Stöhnen vor Leid, betrauern. Gemitus, gemitus, maskulin, seufzen, stöhnen. Sollicitare, erregen, beunruhigen. Sollicitus, sollicita, sollicitum, besorgt, ängstlich. Eiger, eigra, eigrum. Traurig, bekümmert. In anderem Zusammenhang krank, krank vor Trauer. Agritudo. Kummer, Ärger. Molestus, molesta, molestum, beschwerlich, lästig, molestia, molestia, die Beschwerde, der Verdruss. Piget, piguit me, mit dem Genitiv, es verdrießt, es ärgert mich. Peinitet me, oder peinituit me. Es reut mich, ich bereue, ebenfalls mit Genitiv gebraucht. Penitent. Penitentia, penitentiae, die Reue. Penitence. Tidet me. Es ekelt mich. Davon ist tedious abgeleitet. Tidium. Auch mit Genitiv. Ekel, Verdruss, Widerwille. Auch mit dem Genitiv ist tidet. Tidium ist nur einfach Ekel, Verdruss. Flehre, Fleo. Flewi, fletum, weinen. mit Schmerzenslauten. Fletus. Fletus, maskulin. Weinen, wehklagen, das Weinen, das Wehklagen. Flebilis, flebile. Beweinenswert, kläglich. Fibo. Deflere, beweinen. Lacrimare, weinen, aber still. Lacrima, lacrimai, die Träne. Multis cum lacrimis, cum lacrimis. Multis cum lacrimis. Unter vielen Tränen. Plurare. Plurare. Plurare. Ja. Plurare. Laut weinen, wehklagen. Complorare oder deplorare, sehr beklagen, beweinen. Implorare ist dann weinend fragen, weinerlich fragend, weinerlich bittend, verzweifelnd bittend. Implorare, consolare, trösten, ermutigen. Consolatio, consolationis, feminin, der Trost, die Tröstung. Solacium, solaci, der Trost.